Wissen Sie, dass viele Komposita mit dem Nomen Bundes beginnen? Bundes bedeutet, etwas bezieht sich auf den ganzen Staat, also auf die Bundesrepublik Deutschland. Hören Sie jetzt wichtige Wörter zum Thema Wahlen. Manche haben Sie schon im Dialog gehört. Wiederholen Sie die Nomen nach dem Signal. Der Bundestag. Der Bundestag ist das deutsche Parlament. Bei der Bundestagswahl wählen die Wähler die Mitglieder des Bundestags. Der Bundeskanzler. Die Bundeskanzlerin. Der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin ist Chef der deutschen Regierung. Kurz sagt man, der Kanzler oder die Kanzlerin. Bis zur Wahl eines neuen Kanzlers nach der Bundestagswahl ist Angela Merkel Kanzlerin. Der Bundesrat. Das ist auch eine Art Parlament. Darin sind Mitglieder der Regierungen von den einzelnen Bundesländern wie Bayern, Sachsen und so weiter. Der Bundesrat repräsentiert also die Bundesländer. Die Stimme. Die Stimme bedeutet das Ja für einen Kandidaten oder eine Partei. Der Wahlkampf. Vor der Wahl machen die Parteien Wahlkampf. Das heißt, sie versuchen intensiv, die Stimmen der Wähler zu bekommen. Das Wahllokal. Das ist das Gebäude, in dem man wählen kann, zum Beispiel ein Rathaus oder eine Schule. Und welche Personen sind bei den Wahlen wichtig? Der Bürger. Ein Bürger ist ein Einwohner eines Landes. Der oder die Abgeordnete. Ein Abgeordneter ist Mitglied im Bundestag. Das waren viele neue Wörter. Wiederholen und üben Sie die Nomen in Ihrem Begleitheft in Übung 5.